Startdeutsch 2. Hören Teil 3. Ein Gespräch hören. Wo findet man diese Sachen? Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben. Beispiel. Guten Tag, Frau Gluck. Bessermann, ich darf Sie recht herzlich als Gewinnerin unseres Preisausschreibens in unserem Kaufhaus begrüßen. War es denn schwer? Ach, Ivo, das war ganz einfach. Ich bin doch schon lange Kundin bei Ihnen und kenne Ihre Preise bestens. Toll. Solche Kunden lieben wir. So, jetzt aber zu Ihrem Gewinn. Das Kaufhaus Meier lädt Sie ein zu einem Einkaufsbummel und Sie zahlen nichts. Sie dürfen 2000 Euro ausgeben. Ist das nicht toll? Natürlich. Das ist super. Was möchten Sie denn alles kaufen? Also, zuerst möchte ich zum Friseur. Das ist ganz wichtig. Dann wollte ich einkaufen. Ich brauche eine neue Winterjacke, Bettwäsche und gut essen möchte ich natürlich auch. Liebe Frau Gluck, den Geldautomaten hier am Eingang brauchen Sie ja heute nicht.